hat's gut auswendig gelernt. Empfiehlt sich damit, sagte plötzlich Raskolnikow. Wie bitte? Was? Fragte Pjotr Petrowitsch, da er nicht recht verstanden hatte, aber er erhielt keine Antwort. Das ist alles richtig, beeilte sich Sosimow zu bemerken. Ja, nicht wahr? Fuhr Pjotr Petrowitsch fort und blickte angenehm berührt Sosimow an. Geben Sie zu, wandte er sich an Rasumichin, jetzt aber schon mit einer Nuance des Triumphes und der Überlegenheit, und beinahe hätte er junger Mann hinzugefügt, dass es einen Fortschritt oder, wie man sich jetzt ausdrückt, einen Progress gibt, und wäre es auch nur in der Wissenschaft oder in den ökonomischen Erkenntnissen. Das ist ein Gemeinplatz. Nein, das ist kein Gemeinplatz. Wenn man mir zum Beispiel bis jetzt sagte, liebe deinen Nächsten, und ich tat es, was kam dabei heraus? Fuhr Pjotr Petrowitsch vielleicht etwas zu voreilig fort. Es kam das heraus, dass ich meinen Rock in zwei Hälften zerriss, ihn mit dem Nächsten teilte, und wir blieben beide halbnackt. Wie nach dem russischen Sprichwort, wer mehreren Hasen zugleich nachjagt, fängt keinen einzigen. Die Wissenschaft aber sagt, liebe vor allem zuerst dich selbst, denn alles in der Welt ist auf persönlichem Interesse aufgebaut. Wenn man sich selbst liebt, wird man vor allem seine eigenen Angelegenheiten, wie es sich gehört, in Ordnung bringen, und der Rock bleibt einem ganz und heil. Die Erkenntnisse der wirtschaftlichen Gesetze fügen noch hinzu, dass je mehr es in der Gesellschaft geordnete Privatverhältnisse und sozusagen ganze und heile Röcke gibt, umso mehr solide Grundlagen dann vorhanden sein werden, wodurch das Allgemeinwohl umso mehr gefördert wird. Also, indem ich einzig und ausschließlich für mich allein sorge, sorge ich dadurch auch für alle und trage dazu bei, dass mein Nächster etwas mehr als einen halben Rock erhält und nicht bloß als Wohltat von einzelnen Privatpersonen, sondern infolge des allgemeinen Fortschritts. Der Gedanke ist einfach, aber unglücklicherweise konnte er sich so lange nicht durchsetzen, da Überschwänglichkeit und Schwärmerei ihn verdrängten. Und doch sollte man meinen, dass nicht viel Scharfsinn vonnöten ist, um darauf zu kommen. »Entschuldigen Sie, auch ich habe nicht viel Scharfsinn«, unterbrach ihn Rasumichin schroff. »Also hören wir lieber auf davon. Ich bin ja auch nur zu einem bestimmten Zweck darauf eingegangen. Sonst ist mir dieses ganze Geschwätz, dieses sich selbst trösten, diese endlosen, unaufhörlichen Gemeinplätze, dies ewige Einerlei, in 3 Jahren so zuwider geworden, dass ich bei Gott erröte, wenn auch andere, ältere als ich, in meiner Gegenwart damit anfangen.